Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Franziska Nelson für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der neidische Handwerksbursch. Das Hähnerl hier ist für den Dicken. Der Handwerksbursch fühlt's Magenzwicken. Die Zeitung ist oft interessant. Ein Hähnerl nimmt man gern zur Hand. Die Politik ist sehr belehrend, der Wohlgeruch ist manchmal störend. Der Dicke schmaust, es perlt der Wein, der Handwerksbursch schaut neidisch drein. Der Handwerksbursche unverwandt vertieft sich in den Gegenstand. Auch das noch, es ist unerträglich, er flötet so leger wie möglich. Der Dicke schlürft mit viel Gefühl, dem Handwerksburschen wird es schwül. Er zahlt 3 Kreuzer, sehr verlegen, stolz nimmt sie der Herr Wirt entgegen. 3 Taler zahlt der gnädge Herr, da ist der Wirt schon höflicher. Die Sonne brennt, der Staub, der weht, der Dicke fährt, der Dünne geht. Der Handwerksbursche froh und frei, ruht sanft im duftgen Wiesenheu. Der Dicke aber, autsch, mein Bein, hat wieder heut das Zipperlein. Ende des neidischen Handwerksburschen. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.